Telekom-Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit Stahlband umwickeltes Paket, bestehend aus Granitsteinen, die wahrscheinlich hier an der Baustelle für eine Einfassung der Verkehrsinsel verwendet werden dürften. Sowie zu meiner unmittelbaren Umgebung gehören ein etwa 3 Einsatzfahrzeuge einer Baufirma, sowie ein Bauwagen, ein Baucontainer und ein großer Haufen Sand, aus dem Pflaster herausgenommene Pflastersteine, Paletten, Europaletten mit Steinplatten, eine Dixie-Toilette sowie zahlreiche Bauarbeiter, die hier an allen Ecken und Enden der Kreuzung Friedelstraße, Pflügerstraße Straßenarbeiten durchführen. Ansonsten, außer einer Postkarte, die hier auf einem dieser Steinpakete liegt mit der Aufschrift: Machst weit dein Herz, lässt allein rein, sagst zu nichts und niemand nein. Ob Kreuz, Patschulke oder Bolle, ob kleine, dicke, junge Olle, und dafür liebe ich dich ganz dolle. Berliner Morgenpost. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.